Heute macht die ganze Welt Musik für mich, eine süße, liebe Symphonie. Jeder Vogel singt aus dem Radio klingt für mich die allerschönste Melodie. Heute singt die Welt ein Lied vom Glück für mich und das Lied erzählt von dir und mir. Mit verliebtem Ton spürt mein Grammophon von selber erklingt mein Klavier. Und zum Tanz wird jeder Schritt ein Tanz, das mir doch das ist sowas noch gibt. Heute fällt mir gar nicht schwer, ich bin so sehr in dich verliebt. Heute macht die ganze Welt Musik.